W9, Berggasse 14, Wohnung von Emma Schwarz. Emma Schwarz war die Frau eines wohlhabenden Geschäftsmannes, die Mutter einer Tochter und dreier Söhne und die Großmutter von 8 Enkelkindern. Für mich war sie meine Omama, die Mutter meines Vaters, die Großmutter, die ich kaum kannte, die elegante Frau auf einer alten Fotografie, die meine Eltern mitgenommen hatten, als wir eiligst aus dem Wien des September 1938 flohen. Diese Fotografie ist meine einzige fassbare Verbindung zu meiner Großmutter, bei weitem nicht genug, um das Loch in meinem Herzen auszufüllen. Ich war noch keine 12 Monate alt, als Emma Schwarz mich zum letzten Mal in ihren Armen hielt. Meine Eltern und ich schafften es, nach Amerika zu entkommen, aber Emma blieb zurück in ihrer gemütlichen Wohnung in der Berggasse. Ihr würde nichts geschehen, sagte sie. Schließlich war ihr Schwiegersohn Katholik und ihre Tochter hatte seine Religion angenommen, als sie ihn heiratete. Die beiden lebten mit ihr in derselben Wohnung. Also blieb Emma. Aber Emma musste gewusst haben, dass sie uns nie mehr sehen würde. Sie hat so geweint. Schrecklich war es, hat meine Mutter oft gesagt. Als ich älter wurde, wurde der Schmerz meiner Großmutter zu meinem eigenen. Meine amerikanischen Kindheitsfreunde hatten Großmütter. Ich hätte auch gern eine gehabt, aber sie war jenseits des Ozeans, zu weit weg, um mir Geschichten vorzulesen, mir Schlaflieder zu singen, mich an der Hand über die Straße zu führen. Emma Schwarz wurde im Juni 1942 nach Sobibor gebracht. Sie war 68 Jahre alt. Ich wünsche, ich wüsste, wie ihre Stimme geklungen hat und was sie zum Lachen brachte. Susanne Schwarz-Blatt, Worcester, Massachusetts, 2011.